Geld regiert die Welt, das ist sozusagen so ein geflügeltes Wort, das wahrscheinlich jeder von euch kennt, aber schon an diesem Satz kann man relativ schnell deutlich machen, dass Geld noch nicht immer so eine zentrale Kategorie oder so ein zentrales Mittel in der Wirtschaft ist. Wenn man mal dem gegenüberstellt, den Sonnenkönig, der sagt, der Staat bin ich. Das heißt, da war er derjenige, der eigentlich gesagt hat, wo es lang geht, wo Ressourcen hinfließen. Das heißt, Geld hatte damals eigentlich relativ wenig Bedeutung. Und wenn man sich sozusagen diese Phase anguckt, das habt ihr vielleicht auch mal gehört schon, den sogenannten Merkantilismus, also das 16. bis 18. Jahrhundert, da war Wirtschaft eigentlich eher eine natürliche, gottgegebene Ordnung. Da haben sozusagen nicht der Markt bestimmt, wo es lang geht, sondern diese Ordnung war eine natürliche, gottgegebene Ordnung. Man hat von einem gerechten Preis gesprochen zum Beispiel, und dieser gerechte Preis war eben genau ein Ausdruck dieser natürlich gottgegebenen Ordnung, also wo bestimmte Regeln geherrscht haben, bestimmte Abhängigkeiten. Die Menschen waren noch nicht gleich in dem Sinne, sondern es gab eben die Abhängigen von den Herrschern, von den Königen und so weiter und so fort. Das war ein persönliches Herrschaftsverhältnis, da war man nicht frei und gleich, zumindest formal auf dem Papier wie heutzutage, sondern da waren die Menschen wirklich auch unterschiedlich. Selbst sowas wie der Mensch kann man eigentlich nicht davon sprechen, weil es gab teilweise eben schon noch da früher, also früher, sowas wie Sklaverei oder Frauen auch, wurden auch nicht zu den Menschen gezählt, wo man einfach merkt, da war Gesellschaft anders. Und auch die politische Ökonomie hat als existierender Gegenstand eigentlich noch nicht existiert. Also weder für die Wissenschaft als auch als getrennte Sphäre mit einer Eigenlogik, wie wir das heute kennen, sondern war sozusagen politische Ökonomie, war wirklich, was ich vorher auch gesagt habe, verknüpft mit den Momenten aus der Religion und so weiter und so fort. Also die Momente haben alle zusammengehört. Und die ersten, die aber die Ökonomie wirklich theoretisiert haben, wo sich dann sowas herausgebildet hat, waren die sogenannten Physiokraten, und Marx nennt sie die ersten Dolmetscher, also Übersetzer des Kapitals. Die haben das erste Mal versucht, die Eigenlogik der Ökonomie auch zu verstehen. Und damit hat sich auch die Reflexion über diesen Gegenstand und die Fragestellungen verändert. Es war nämlich plötzlich nicht mehr davon die Rede, von diesem gerechten Preis, also wo eben es eine religiöse Frage war, sondern es wurde nach der Preisbewegung gefragt, die ausgeht von dem Wert, also dem Wert, der irgendwie diesen Gegenständen zugrunde liegt. Und das hat ein Historiker mal ausgedrückt, Michel Foucault, ein Franzose, inzwischen schon tot. Er hat von den wenigen Männern, die heute Abend auftauchen, kein Bart, zudem noch eine Glatze. Er schreibt, worauf sich die Regierung des Souveräns bezog, war nicht mehr flexibel, sondern die Dinge wurden widerspenstig. Sie wenden sich gegen diejenigen, die sie gegen ihren Kurs verändern wollen. Deshalb muss man die Reglementierung aufgrund polizeilicher Autorität durch eine Regierung ersetzen, die vom Preis der Dinge selbst ausgeht. Das heißt, er versucht hier eine Veränderung festzumachen, eben einmal von diesen, was ich vorher genannt habe, diese Könige, also der Sonnenkönig zum Beispiel, der sozusagen Gesetze erlassen konnte, wie es ihm gerade mehr oder weniger gepasst hat. Verändert sich jetzt die Logik von Gesellschaft dahingehend, dass das, was man Politik nennt, selber bestimmte Gesetze anerkennen musste, dass die eine Eigenlogik haben. Und diese Eigenlogik drückte sich eben aus in sowas wie Marktzwängen, Preisbewegungen und so weiter und so fort. Und da veränderte sich sozusagen auch die Politik. Und es gründet sich damit, weil die Regierungen eben wissen musste, wie funktioniert denn dieser Markt, wie funktioniert die sich herausbildende Ökonomie. entstand erstmals auch das, was man politische Ökonomie nennt, als eigenständiges wissenschaftliches Feld. Und Foucault beschreibt es auch wieder, eine Wissenschaft, die sich den Preis der Dinge zum Gegenstand nahm, war schließlich die politische Ökonomie. Also sozusagen, die hat sozusagen diesen neuen Gegenstand zu ihrem Forschungsobjekt, um dann auch zum Beispiel den Regierungen sagen zu können, wie sie zu regieren oder nicht zu regieren haben, weil die Regierungen eben jetzt selber eigenen Gesetzen unterworfen sind. Und politische Ökonomie ist hier nicht zu verstehen im Sinne von, dass Ökonomie noch sozusagen das Politische daran unterstrichen werden soll. Also heute spricht man oft nur noch von Ökonomie oder im Englischen, also in den Wirtschaftswissenschaften von Economics. Also geht es nicht darum, dass man sagt, da geht es noch um was Politisches, sondern es wurde abgegrenzt vom sogenannten Oikos, also sozusagen von der Hauswirtschaft. Also früher, seit den alten Griechen, wurde auf für Subsistenz produziert. Also es ging sozusagen darum, einfach den eigenen Haushalt am Leben zu erhalten. Und davon, also was wir auch heute noch als Haushalt kennen, davon wurde es abgegrenzt, also nicht im Sinne von der Haushaltsökonomie, sondern politische Ökonomie im Sinne von die Ökonomie des gesamten Gemeinwesens. Und diese politische Ökonomie hat sich dann eben auf die Suche gemacht nach diesen Gesetzen der Preisbewegungen, den Preisschwankungen. Da muss irgendwie ein eigenes Gesetz dahinter stecken. Was macht dieses Gesetz aus? Es wurde gefragt nach dem wirklichen inneren Wert der Waren, die da einen höheren und mal einen niederen Preis bekommen. Und es entstand sowas wie die Arbeitswertlehre. Und der Höhepunkt laut Marx ist eben die Klassik mit Adam Smith und David Ricardo. Auf die werde ich auch noch eingehen. Und sie sagen, formulieren eigentlich in der Reihenform die neuen Fragestellungen dieses neuen Wissensfeldes. Und Marx zeigt dann, dass sich eben eine natürliche Ordnung durch eine neue natürliche Ordnung ersetzt. Also nicht mehr die gottgegebene Ordnung wird analysiert oder bewegt die Welt, sondern eben eine neue, scheinbar natürliche Ordnung, nämlich die des Marktes, die auch immer so scheinbar natürlich daherkommt. Und Marx bringt in diese lange Geschichte der politischen Ökonomie in meinen Augen eine Ordnung rein. Er kritisiert sozusagen die Ökonomen, die politischen Ökonomen von Smith bis Ricardo, die gleichen Begriffe haben, wie er sie auch hat, also Geld, Kredit, Kapital, Zins, Rente und so weiter und so fort. Aber er kritisiert dahingehend, dass sie in ihrer Konzeption inkonsistent sind, also dass sie Widersprüche aufweisen und dass sie eben das, was ich als erstes gesagt habe, nicht reflektieren. Also sie tun so, als wären die Menschen, als würden die schon immer im Rahmen von Geld, Kapital wirtschaften, und sehen sozusagen nicht, dass Menschen früher in einer anderen Art und Weise miteinander ihr Überleben organisiert haben. Sie projizieren sozusagen gegenwärtig moderne Kategorien zurück in die Vergangenheit. Und das kann man jetzt auch festmachen eben an der Geldform. Und das Marx ziemlich eingebildet, kann man sagen, weil er behauptet nämlich im Kapital in der Einleitung, dass der Menschengeist schon seit über 2000 Jahren vergeblich versucht hat, die Geldform zu ergründen. Also die haben es alle versucht, sind alle dran gescheitert, aber er, Marx, behauptet jetzt, er könnte das. Und die politische Ökonomie hätte den Inhalt der Wertbestimmung zwar erfasst, aber nicht die Frage gestellt, warum der Inhalt jene Form annimmt. Und das wird uns jetzt ein bisschen begleiten, diese Gegenüberstellung von Inhalt und Form. Und wir werden dann auch gleich nochmal darauf zurückkommen, was ist der Inhalt, was meint er damit und warum ist es so wichtig, die Frage zu stellen, warum dieser Inhalt, das ist sozusagen für ihn die Arbeit, die Waren produziert, warum nimmt die eine bestimmte Form an? Die Menschen arbeiten immer für andere, also es gibt sozusagen vielleicht noch Robinson Crusoe, sozusagen in so einer fiktiven Geschichte, der nur für sich alleine arbeitet und sozusagen irgendwie gucken muss, wie er auf seiner Insel überlebt, aber Menschen arbeiten eigentlich immer für andere, egal ob das im Haushalt ist oder in einer sehr arbeitsteiligen Gesellschaft. Und Marx stellt sich eben die Frage, in welcher Form findet diese Vergesellschaftung statt? In welcher Form arbeiten Menschen füreinander und sind sozusagen von sich abhängig? Wie sehen diese Abhängigkeitsverhältnisse aus? Und er fragt sich, wie stellt sich im Kapitalismus ein gesellschaftlicher Charakter der Arbeit her? Also viele Menschen arbeiten in Fabriken oder als Selbstständige für sich alleine oder sozusagen in Betrieben mit anderen zusammen. Und die Frage ist aber, in welcher Form wird diese Arbeit, die da getätigt wird, eigentlich, wie kriegt die einen gesellschaftlichen Zusammenhang? Und dann eben nochmal die Frage zu unserem Thema, was hat das eigentlich mit dem Geld zu tun? Und jetzt wird es wahrscheinlich so ein bisschen anstrengend. Diejenigen, die das Kapital zumindest den Anfang durchgehalten haben, die werden jetzt ein paar Sachen wiedererkennen. Marx stellt sich eben im Anfang des Kapitals die Frage, wie hängen jetzt die warenproduzierende Arbeit und das Geld zusammen? Und er sagt, der Wert, der irgendwie diese Waren ausmacht, der ist an der Einzelware eigentlich nicht sichtbar. Den kann man weder riechen noch anfassen. Der ist eigentlich nicht so richtig erkennbar. Der Gebrauchswert einer Ware hingegen schon. Also wenn ich Durst habe und ich habe hier ein Glas Wasser vor mir, dann kann ich den trinken und diesen Gebrauchswert kann ich an diesem individuellen Produkt sozusagen in Anführungszeichen messen oder erfahren. Und in Beziehung zu anderen Waren hat dieser Wert immer einen sehr unterschiedlichen, schwankenden Ausdruck. Also wenn ich dieses Wasserglas mit diesem Aufnahmegerät zum Beispiel in Beziehung setze, dann müsste ich ziemlich viel Wasser aufwenden, um mit Moritz jetzt dieses Aufnahmegerät zu tauschen. Wenn ich aber dieses Wasserglas oder eine Flasche vielleicht Wasser nach einer Pause gegen eine Zigarette tauschen will, da komme ich wahrscheinlich mit weniger Wasser aus. Das heißt, in den Warenbeziehungen, wenn man die sozusagen untereinander sich tauscht, dann schwankt der Wert immer wieder. Es gibt sozusagen nichts Festes. Also es wechselt immer, je nachdem, welche Waren man mit welchem man vergleicht. Und allgemeingültig findet sozusagen der Wert erst seinen Ausdruck in Geld. Ich kann, wenn ich das Geld sozusagen als Drittes neben diese ganze Warenwelt stelle, dann haben alle Waren diesen gleichen Bezugspunkt. Und das ist auch der Punkt, warum man ja an den Waren das Preisschild findet. Das ist sozusagen der Bezugspunkt von den einzelnen Waren zu dem Geld. Das ist dann sozusagen ein Fixpunkt, um den dann auch alles kreist. Das ist sozusagen, was er im Kapital sehr ausführlich macht, worauf ich jetzt hier gar nicht groß eingehen kann. Und was er dann sozusagen als Punkt macht, ist, dass Geld, das ist sozusagen dann ist auch ein Zitat, ist für ihn die unmittelbare Existenzform des Werts. Wie man das jetzt vielleicht nochmal schaubildmäßig darstellen kann, um vielleicht das auch mal ein bisschen plastischer zu machen, A, B, C und D sind sozusagen alles individuelle Privatproduzenten, die für so einen anonymen Markt produzieren. Und der gesellschaftliche Charakter stellt sich eben erst dahingehend dar, wenn sie auf dem Markt ihre Waren als gegen Geld tauschen können. In diesem Beispiel wären jetzt E und D, könnten ihre Waren nicht verkaufen, die haben zu schlecht produziert und die anderen sind dann, also die Produzenten nehmen teil an der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, und obwohl die anderen wahrscheinlich genauso geschwitzt haben, auch Geld ausgeben mussten, um ihre Produktionsmittel zu kaufen und auch gearbeitet haben, ist diese Arbeit, weil sie eben an dem Markt gescheitert sind, ist nicht Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Sie ist sozusagen nutzlos für diese Gesellschaft. Und das ist genau die Form, in der im Kapitalismus die Vergesellschaftung der Arbeit stattfindet. Wie Marx das mal schön beschreibt in der Erstauflage so als Beispiel, und was auch die verrückte Art und Weise eigentlich deutlich macht, ist, da schreibt er dann, es ist, als ob neben und außer Löwen, Tigern und Hasen und allen anderen wirklichen Tieren, die gruppiert sind, die verschiedenen Geschlechter, Arten, Unterarten, Familien und so weiter, des Tierreichs bilden, auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreichs. Also es ist sozusagen eine sehr bildliche Sprache, wenn wir das jetzt diese Tiere übersetzen, eben in die Waren. Also man hat sozusagen ein iPod, ein paar Turnschuhe, eine Tiefkühlpizza und so weiter und so fort. Und alle sind sie Wertgegenstände. Und was er jetzt sagt, mit dem Geld existiert sozusagen genau dieser Wert, der den einzelnen, an den einzelnen Waren eben genau nicht fassbar ist, nicht riechbar und so weiter und so fort, der eben genau dieses gesellschaftliche Verhältnis zum Ausdruck bringt, was ich vorher in diesem Schaubild gezeigt habe, als würde dieses, sagen, diese unmittelbare, dieser Wert sozusagen noch existieren. Das ist sagen, sehr verrückt, als würde das Tier, das es ja natürlich nie gibt, sondern ich kann sagen, die verschiedenen Tiere, also Löwen, Tiger, Hasen und so weiter, sind Tiere, aber es läuft nicht das Tier auf wie viel Beinen auch immer herum. Und das ist sozusagen was sehr Verrücktes und für Marx ist auch das Geld eigentlich was sehr Verrücktes. Was er jetzt irgendwie festmacht, ist eben, dass die Produkte, wenn sie hergestellt werden, eben in der als individuelle oder in Form von individueller Arbeit, haben die eben noch keinen gesellschaftlichen Charakter, haben noch keinen Gebrauchswert, sondern das stellt sich alles erst hinterher heraus. Also ob eine Ware, die produziert wurde, ein Bedürfnis befriedigt, Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit ist, stellt sich erst im Nachhinein heraus. Erst wenn es sozusagen gegen Geld getauscht wird. Und in dem Geld werden auch sanktionierte Bedingungen, unter denen produziert wurde. Also hat jemand moderne Technik angewendet, arbeitet er schnell, langsam und so weiter und so fort. Auch das wird eben am Markt über das Geld sanktioniert. Und das Geld ist dann auch die Form, in der sozusagen dann in dem, dass diese Arbeit wesentlich organisiert wird. Nämlich, das hat er dann ganz unten in der Formel, sieht er das hier, GWG-Strich. Das ist eine Abkürzung dafür, dass eben Geld vorgeschossen wird und aus Geld mehr Geld wird. Und das ist für Marx die zentrale Form, in der im Kapitalismus produziert wird, nämlich nicht um Gebrauchswerte in erster Linie zu produzieren, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um aus Geld mehr Geld zu machen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich vorher gesagt habe, dass Marx für sich beansprucht, die Geldform zu begründen. Also wie ich das jetzt dargestellt habe, merkt man ja relativ schnell, dass Marx das Geld verknüpft mit der Art und Weise, wie im Kapitalismus produziert wird. Und das macht er jetzt eben genau fest an den Geldfunktionen. Die findet ihr auch in der politischen Ökonomie oder wenn ihr auf der Webseite mal der Europäischen Zentralbank guckt, werdet ihr die wesentlichen Geldfunktionen auch wiederfinden. Aber sie setzen die einfach voraus, als wären die irgendwie einfach schon immer da, begründen die nicht groß. Und ein zentraler Wert taucht eben, oder eine Funktion taucht wesentlich nicht auf, nämlich dass das Geld das Maß der Werte ist. Es braucht sozusagen das Geld, damit überhaupt sozusagen die Wertgegenstände sich zueinander in Beziehung setzen können. Ohne das Geld können Waren gar nicht als Wertgegenstände zueinander in Beziehung gesetzt werden. Als nächstes Funktion macht er das Zirkulationsmittel fest. Also der Tausch von Waren ist immer geldvermittelt, gerade weil sich die Waren als Wertgegenstände nur über das Geld zueinander in Beziehung setzen, findet sozusagen immer das Ganze über das Geld statt, sowohl in vorgestellter Form, also dass ein Preisschild da ist, dass jemand überhaupt weiß, ist es mir zu teuer, zu billig, und dass überhaupt dieser Prozess zustande kommt. Das heißt, das Geld ist wesentlich für den Tausch. Und damit bekommt sozusagen das Geld noch weitere Funktionen bei ihm, nämlich Geld als Geld, wo das Geld als Einheit von Maß der Werte und Zirkulationsmittel fungiert. Es kann geschatzt werden, das heißt, es kann als Schatz fungieren, man kann es der Zirkulation entziehen. Das wird vor allem bei Keynes eine Rolle spielen. Dann fungiert es als Zahlungsmittel. Das heißt, es schließt ein Zahlungsversprechen ab. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas bestelle im Internet und ich habe da vielleicht schon mal bestellt und sie glauben mir, dass ich auch bezahle, dann schicken mir die das per Rechnung zu. Das heißt, sie gehen davon aus, dass ich das auch bezahle und sie schießen mir sozusagen im Prinzip Geld vor. Ich bekomme die Ware und ich verspreche zu zahlen und erst wenn ich mit dem Geld bezahlt habe, ist dieses Zahlungsversprechen, was ich eingegangen bin, indem ich das bestellt habe, abgeschlossen. Und das, die letzte Funktion für ihn ist eben das Weltgeld. Ein zentrales Zitat von ihm, was uns jetzt gleich begleiten wird auf den, sagen, der Kritik der nächsten Ökonomen, ist eben, dass er jetzt sagt, also da merkt man, obwohl das Kapital jetzt fast 150 Jahre alt ist, wird man dann gleich an den anderen Sachen merken, wie aktuell es eigentlich ist. Er sagt dann nun, die Ökonomen pflegen das Geld aus den äußeren Schwierigkeiten abzuleiten, worauf der weitere Tauschhandel stößt. Andererseits halten sie dann konsequent am Tauschhandel als adäquater Form des Austauschprozesses der Waren fest, der nur mit gewissen technischen Unbequemlichkeiten verknüpft sei, wofür Geld ein pfiffig ausgedachtes Auskunftsmittel. Von diesem ganzen, ganz flachen Standpunkt aus hat ein geistreicher englischer Ökonom daher richtig behauptet, Geld sei ein bloß materielles Instrument wie ein Schiff oder eine Dampfmaschine, aber folglich keine ökonomische Kategorie. Also wo man merkt, ist eigentlich ein bisschen absurd, dass eigentlich Geld, wo man denken würde, Geld ist eigentlich die zentrale Ökonomie, die zentrale Kategorie der politischen Ökonomie, dass die jetzt vor dem Hintergrund, was Marx hier behauptet, scheinbar eigentlich gar keine ökonomische Kategorie ist und gar nicht groß relevant ist für das, was Ökonomie ausmacht. Das werden wir dann auch gleich merken. Wen er als erstes sozusagen richtig anerkennt, der gute Marx, ist eben Adam Smith, der genau dieses, das, was die politische Ökonomie ausmacht, auch erfasst hat. Darum arbeitet er sich sozusagen an dem auch systematisch ab, lobt ihn an vielen Stellen und sagt aber hier, da ist er zu kurz gesprungen. Und was Smith eben das erste Mal richtig macht, ist, dass er sagt, man müsste eigentlich die Frage so formulieren, dass man ganz konsequent davon ausgeht, vom Gebrauchswert und vom Tauschwert sagen, zu unterscheiden. Davor war sozusagen diese Unterscheidung überhaupt nicht groß relevant, beziehungsweise gab es in dem Sinne nicht. Wenn man eine Werttheorie formuliert, dann müsste man eben genau von dem Nutzen, was ich vorher gesagt habe, eben weggehen und sich eben fragen, was ist eigentlich, was bestimmt die Tauschwertgröße? Und bei ihm ist es eben die Arbeit. Und das Gold ist für ihn in dem Sinne nicht der adäquate Maßstab da dafür, ob man den Wert messen kann. Also Gold ist sozusagen historisch das, was als erstes sich als Geld herausbildet. Und sein Argument ist, dass der Wert des Goldes schwankt selber. Und was Adam Smith sozusagen sehr konsequent macht, geht eben nicht von so einer, was ich vorgezeigt habe, von so einem gesellschaftlichen Zusammenhang aus, sondern er stellt sich immer individuelle Personen vor, die sozusagen miteinander handeln. Also geht sozusagen von einzelnen Personen aus und nicht von der Gesellschaft. Und was er eben unterstellt ist, dass es sowas gibt wie einen Hang zum Tausch. Also die Menschen sagen, haben eigentlich schon immer den Hang gehabt, Gegenstände gegen andere auszutauschen und fragt sich aber sozusagen genau an dem Punkt gar nicht, welcher gesellschaftliche Zusammenhang bringt denn eigentlich den Menschen dazu, tauschen zu wollen. Und wenn man sich eben vorkapitalistische Gesellschaften anguckt, da wurde zum Beispiel nur getauscht, wenn etwas zu viel da war oder wenn man irgendwie dringend was gebraucht hat, aber Ziel der Produktion war eben nicht der Tausch, wie im Kapitalismus, sondern eben der Gebrauchswert. Und bei ihm findet Produktentausch statt und eben keine Geldvermittelte. Das heißt, für ihn ist das Geld eigentlich irrelevant für die Werttheorie. Und das zeigt sich dann auch in einem Zitat. Und damit ich nicht die ganze Zeit rede, habe ich hier im Publikum Adam Smith mal irgendwo versteckt. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Überdies tauscht und vergleicht man somit Waren weit häufiger mit anderen als mit Arbeit. Es ist daher nur ganz natürlich, wenn man ihren Tauschwert nach der Menge einiger Waren schätzt und nicht nach der Arbeitsmenge, die man damit kaufen kann. Sobald nun der unmittelbare Tausch aufhört und das Geld das übliche Tauschmittel beim Handel geworden ist, wird jede Ware häufiger gegen Geld als gegen eine andere Ware getauscht. So kommt es, dass der Tauschwert jeder Ware häufiger nach der Menge Geld geschätzt wird, als nach der Menge Arbeit oder einer beliebigen anderen Ware, die man dafür eintauscht. Genau. Also bei Adam Smith spielt eben, wie gesagt, Geld überhaupt gar keine Rolle. Er tut so, als könnte man, ich könnte meinen individuellen Arbeitsaufwand sagen, einschätzen, wie viel ich gebraucht habe, und beim Tauschen wird sozusagen genau diese Arbeit eigentlich mehr oder weniger getauscht, und Geld ist diesen Tauschvorgängen überhaupt nicht relevant, und Geld ist im Prinzip nur eingeführt worden aus der Frage der Bequemlichkeit oder stellt sozusagen so einen gesellschaftlichen Fortschritt dar und ist aber eigentlich sowohl der Produktion als auch dem Tausch irgendwie äußerlich. Und das werden wir dann später nochmal bei der Neoklassik auch nochmal merken. Bei Ricardo hat Marx, den lobt er eigentlich noch viel mehr. Der hat sozusagen das nochmal viel besser in seinen Augen durchdacht, die Ökonomie. Und das macht er vor allem daran fest, dass eben im Gegensatz zu Smith macht Ricardo sozusagen eher eine synthetische Arbeit. Also er macht keine empirischen Beobachtungen oder so, sondern er versucht begrifflich die Zusammenhänge zu durchdringen und versucht sozusagen in Form von Modellen der Ökonomie näher zu kommen. Was er aber bleibt, ist, dass er nach wie vor dem sozusagen von so einem Modell ausgeht, dass da zwei Menschen gegenüberstehen und sagen irgendwie tauschen, also einen vereinzelten Tausch und nicht Tausch als etwas, was die ganze Gesellschaft beherrscht. Er hat nach wie vor auch so anthropologische Grundannahmen und sagen, dass diesen Hang zum Tausch. Wenn man sozusagen seine Begrifflichkeiten anguckt, dann tut er auch immer so, als hätten die Menschen schon immer mit Geld und Waren hantiert. Und auch hier bleibt das Geld äußerlich. Das zeigt sich dann auch in im weiteren bei Ricardo, und da schreibt dann Marx, Ricardo begreift daher nicht den Zusammenhang zwischen Arbeit und Geld oder dass sich als Geld darstellen muss. Daher seine falsche Geldtheorie. Was seine falsche Geldtheorie ist, da werden wir dann auch gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber davor nochmal ein Zitat von Ricardo, der sitzt glaube ich auch irgendwo. Produkte werden immer von Produkten gekauft. Geld ist lediglich der Vermittler, durch den der Tausch bewerkstelligt wird. Es kann zu viel von einer bestimmten Ware produziert werden, von der dann ein solches Überangebot auf dem Markt vorhanden sein mag, dass das aufgewendete Kapital nicht zurückerstattet wird. Das kann jedoch nicht in Bezug auf alle Waren der Fall sein. Genau, also er behauptet hier auch, Produkte werden gegen Produkte getauscht, Geld spielt eigentlich keine große Rolle. Und der letzte Satz, dass sozusagen zwar zu viele Waren produziert werden können, aber das kann nicht für alle Ware gelten, drückt sich dann später in dem sogenannten Sayschen Theorem aus, was ihr vielleicht sogar kennt, nämlich diesem Satz, jedes Angebot schafft seine Nachfrage, also dass die sich sozusagen ausgleichen. Und genau an diesem Punkt merkt man auch sozusagen den Unterschied zwischen Marx und allen Ökonomen, die ich bisher kurz vorgestellt habe. Sobald man nämlich natürlich das Geld aus der Mitte sozusagen dieses Warentausches rauszieht, dann ist relativ klar, wenn sich Waren gegen Waren tauschen, dann kann eigentlich keine Ware groß, also nicht systematisch zu viel produziert werden, aber sobald ich Geld habe und die Geldfunktion, die ich vorher kurz aufgezählt habe, da kann sozusagen durch den geldvermittelten Tausch gibt es immer die Möglichkeit der Krise. Ich kann Geld, das ich eingenommen habe, zum Beispiel erst in meinen Sparstrumpf legen, das heißt nicht gleich wieder ausgeben, das heißt, da fehlt dann die Nachfrage, die dann gleich mit der wieder was gekauft wird. Das wird dann vor allem Keynes nochmal stark machen. Wir werden jetzt eher nochmal uns angucken, was für heutige Ökonomie relevant ist, nämlich den Marginalismus und die Neoklassik. Denn im Gegensatz zu dem, was oft gesagt wird, Adam Smith sei der Vater der Neoklassik, also was sozusagen heute die herrschende Ökonomietheorie ist, stimmt es nicht. Also ihr habt gesehen, er hat sozusagen eine Arbeitswerttheorie, darin unterscheidet er sich zum Beispiel von der Neoklassik, und politische Ökonomie war bei ihm sagen wirklich was Umfassenderes. Also er hat auch Bücher geschrieben eben zu Moral, Staat und so weiter und so fort. Das heißt, er hat eine sehr umfassende Vorstellung davon, was eigentlich politische Ökonomie ausmacht, und die Neoklassik heute kümmert sich eigentlich nur noch im engeren Sinne um, na, was sie Economics beschreiben. Und die Grenznutzentheorie radikalisiert eine Krise der Ricardoschen Schule, also die ist sozusagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Krise geraten, weil sie selber bestimmte Phänomene nicht mehr begreifen konnte, eigene Inkonsistenzen hatte und sozusagen Probleme hatten, bestimmte ihre Theorie sozusagen aufrechtzuerhalten. Und sie sind sozusagen ausgegangen jetzt nicht mehr von der Arbeitswerttheorie, sondern radikalisieren ihre Werttheorie hinsichtlich des Nutzens, was eine Ware für das Individuum hat. Und damit sagen, findet eine Verschiebung statt. Also die individuelle Perspektive rückt sozusagen total in den Vordergrund und sagen, dieser Anspruch, sagen, diesen gesellschaftlichen Zusammenhang als vom Gesamtzusammenhang her zu erklären und was sozusagen diese Preisbewegung ausmacht, verlassen sie im Prinzip und gehen auf eine individuelle Ebene zurück. Und der Erste, der das ausformuliert hat, da werden wir jetzt noch zwei längere Zitate uns anhören, und ist Karl Menger. Das ist einer derjenigen, der in meinen Augen noch sehr plausibel versucht hat, aus dieser individuellen Perspektive das Geld zu erklären. Es gibt kein besseres Mittel, jemanden über seine ökonomischen Interessen aufzuklären, als die Wahrnehmung der ökonomischen Erfolge derjenigen, die die richtigen Mittel zur Erreichung derselben gebrauchen. Das Interesse der einzelnen Wirtschaftssubjekte an ihrer Güterversorgung hat dazu geführt, ihre schwer abzusetzenden Güter zunächst gegen Marktgüter auszutauschen, deren Besitz ihnen aber wegen der großen Marktgängigkeit dieser Güter die Aussicht bot, sich mittels derselben die unmittelbar begehrten Güter auf dem Markte leicht eintauschen zu können. Das ist eine etwas behäbige Sprache. Zentrales Wort ist sozusagen diese Marktgängigkeit. Also wenn ich etwas habe, was eigentlich niemand so richtig haben möchte, dann kriege ich es schlecht los. Und für ihn setzt sich sozusagen als Geld die Ware durch, die sozusagen am marktgängigsten ist. Also die, wo alle Marktteilnehmer am ehesten bereit sind, sie entgegenzunehmen und die man dann eben beim nächsten Schritt auch wieder abgeben kann. Und da wäre noch das zweite Zitat. Aber nur die Waren werden Geld, welche nicht nur von vielen, sondern schließlich von allen wirtschaftenden Individuen im Austausche gegen die zum Markte gebrachten, minder absatzfähigen Güter, und zwar von vornherein in der Absicht angenommen wurden, dieselben weiter zu vertauschen. Erst hiermit war die Erscheinung des Geldes im Sinne eines allgemein gebräuchlichen Tauschvermittlers gegeben. Also diejenigen, die von euch jetzt sagen im Marxischen Kapital nicht so bewandert sind oder die Debatten kennen, werden sich jetzt hier nicht wundern, aber es ist total interessant, dass eigentlich derjenige, der für die Neoklassik, die in meinen Augen die einzige Theorie formuliert, warum man Geld braucht, er denkt Geld als Ware. Also das Geld ist eigentlich nichts anderes als eine Ware wie andere, nur es ist sozusagen eine am marktgängigsten. So versucht er zu begründen, warum es das Geld gibt. Und Marx zum Beispiel, der geht auch davon aus noch, dass es eine Ware sein muss, nämlich das Gold. Und viel wird dann sozusagen viel kritisiert eben an Marx, naja, heute ist es ja nicht mehr so, bricht er nicht seine Theorie zusammen und so weiter. Und es ist ganz interessant eben, dass bei Marx stellt man sich die Frage und bei der ganzen Neoklassik, wie sie sozusagen das Geld begründen, eben nicht. Und in der Neoklassik wird die sogenannte Grenznutzentheorie dann ausformuliert zu einer allgemeinen Gleichgewichtstheorie, die dann sehr formalisiert in Parabeln und mathematischen Modellen Angebot und Nachfrage versuchen, miteinander in Verbindung zu bringen. Sozusagen die zwei großen Ökonomen, die unabhängig voneinander das entwickelt haben, waren Jevons und Valras, ein Franzose und ein Amerikaner. Und hier entsteht eben genau das, was ich vorher gesagt habe. Es wird nicht mehr von politischer Ökonomie gesprochen, sondern von Economics. Und bei Valras, er stellt sich sozusagen den Preisbildungsprozess wie eine Auktion vor, was auch wieder eigentlich sehr interessant ist, weil gerne vom Markt gesprochen wird. Das ist sozusagen die Koordinierungsinstanz, wo dann über das Geld der ein guter Preis gefunden wird. Und wenn Walras versucht, diesen Marktmechanismus zu beschreiben und wie dann ein Preis bestimmt wird, zu dem dann eine Ware gekauft oder verkauft wird, dann sieht es bei ihm so aus, dass es einen Auktionator gibt, der hat dann so einen Hammer in der Hand und dann sagen die eben hier 12 Euro, 8 Euro, 11 Euro, 9 Euro und dann trifft man sich bei 10 und dann haut er sozusagen mit seinem Hammer auf die Kanzel und so findet dann der Preisbildungsprozess statt, wo man dann auch merkt, also so richtig mit der Realität hat es eigentlich wenig zu tun und so eine Suchbewegung ist es eigentlich auch nicht. Was sich aber sozusagen die Theorie herausgebildet hat, sind sozusagen, könnte man eine, also so wie ich, würde ich das beschreiben, eine Zwei-Welten-Lehre, nämlich es gibt auf der einen Seite physische Produktionsfaktoren, das wäre Boden, Arbeit und Kapital und die Verteilung, also wie sind die verteilt und da finden sozusagen Allokationsprozesse statt, die irgendwie zusammenkommen und dann wird produziert. Und auf der anderen Seite gibt es die Geldmenge und die Preise. Also wie viel Geld ist in der Zirkulation und je nachdem, wie viel Geld in der Zirkulation ist, das bestimmt den Preis. Damit können sozusagen alle wesentlichen Bestimmungen in der Produktion ohne Geld erklärt werden in der Neoklassik. Also sozusagen den Ankauf, die Verteilung von Produktionsmitteln, Arbeit und so weiter und so fort und was dann da passiert, hat nichts mit Geldvermittlung zu tun. Wo das Geld eben eine Rolle spielt, ist nur bei dem Preisniveau. Das heißt, hier findet auch ein Tausch ohne Produktion statt und Geld ist eigentlich nur eine Recheneinheit, eine Numer. Und bei Alois Schumpeter, das ist auch ein großer, also neoklassischer Ökonom, der nennt es dann die kritische Ziffer. Und es ist dann relativ plausibel, dass sobald sozusagen, wenn man sagt, es ist eine Verrechnungseinheit eigentlich nur das Geld, sobald diese Verrechnungseinheit, wenn man die plötzlich mal 2 nimmt oder durch 3 teilt oder mit dem Faktor 1,7 mal nimmt, dann bringt es eigentlich alles nur durcheinander. Das heißt, man muss gucken, dass es möglichst stabil bleibt, aber eigentlich ist dieses das Geld neutral. Und wer das sozusagen auch nochmal ausformuliert und auch sagt, dass das Geld nicht besonders wesentlich ist in der Neoklassik, ist, glaube ich, unser erster Mann ohne Bart, nämlich Milton Friedman, der, glaube ich, vor 5 Jahren ist jetzt gestorben, ist ein Begründer des Monetarismus, hat auch mal den Nobelpreis bekommen. Ungeachtet der wichtigen Rolle der Unternehmung und des Geldes in unserer heutigen Wirtschaft ist der charakteristische Zug der Markttechnik, nämlich das Erreichen der Koordination, bereits in einem einfachen Modell der Tauschwirtschaft, die weder Unternehmen noch Geld kennt, vollständig enthalten. Also auch er behauptet, dass man eigentlich das Wesentliche, was den Markt ausmacht, auch ohne Geld erklären kann. Und für ihn, also er schließt dann eben genau auch an, dass das Geld nur relevant ist für die Preise. Und er hat dann so mit einer Metapher vom Hubschrauber, also die Geldversorgung der Wirtschaft wird sozusagen wie in einem, also ein Hubschrauber wirft sozusagen eine bestimmte Geldmenge ab. Diese Geldmenge wird sozusagen in der Wirtschaft verteilt, dann bilden sich die Preise und wenn jetzt der Hubschrauber zum zweiten Mal kommt, die gleiche Geldmenge nochmal abwirft, dann verdoppeln sich im Prinzip die Preise. Also das ist das, was ich gemeint habe mit Geldmenge und Preisniveau. Das hat sozusagen, gibt es einen Zusammenhang, einen sehr engen Zusammenhang, darum wollen sozusagen Leute wie Friedman auch, dass die Geldmenge stabil bleibt, dass die möglichst keine Inflation gibt und so weiter und so fort. Aber das, was dann da passiert in dieser Ökonomie, hat sozusagen eigentlich nichts groß damit zu tun, was mit dem Geld passiert. Und wer damit radikal bricht, neben sagen Marx, der ja lange vor den Kollegen gelebt hat, ist John Maynard Keynes, den ihr vielleicht auch gehört habe, zumindest in Krisenzeiten wird er immer gerne aus dem Buchregal geholt und abgestaubt. Und seine zentrale Kritik ist eben, dass Geld eben nicht neutral ist. Und warum er sozusagen auf diese Frage kommt, ist die Weltwirtschaftskrise 1929, also die größte Krise eigentlich in der letzten Zeit. Und sozusagen vor dem Hintergrund der Krise, die bis jetzt hält, ist es auch nicht verwunderlich, dass er sozusagen nochmal hervorgekramt wurde. Er hat sogar in der FAZ, haben sozusagen seine Radiobeiträge bei der BBC wöchentlich nochmal abgedruckt, also sozusagen ein Wirtschaft oder eine Tageszeitung, die ihm eigentlich nicht wohlgesonnen ist, muss er anerkennen, dass er doch irgendwie was zu sagen hat. Und seine zentrale Fragestellung damals war, was bestimmt eigentlich die Menge der Beschäftigung? Also gibt es sowas wie natürliche Arbeitslosigkeit oder nicht? Und er kommt eben genau auch zu dem Punkt, dass Geld eben genau auch mit dieser Arbeitslosigkeit was zu tun hat, weil Geld eben nicht neutral ist, keine einfache Recheneinheit, nicht dem Tausch äußerlich, sondern dass Geld die Gegenwart und die Zukunft miteinander verknüpft. Das ist sozusagen sein zentraler Punkt. Mit dem Geld ist auch eine Form gefunden, mit der die Unsicherheit verarbeitet werden kann. Also wenn ich sozusagen nicht weiß, was morgen ist, dann kann ich mit dem Geld genau diese Unsicherheit zwischen heute und morgen verarbeiten, insofern, dass ich zum Beispiel Geld zurückhalte, wenn ich nicht weiß, was morgen ist, dann habe ich sozusagen einen Geldpuffer und kann mich auf die unsichere Situation morgen vorbereiten. Das heißt, Geld ist eben nicht nur Zirkulationsmittel, was es bei den ganzen neoklassischen Theorien ist, also wo Geld nur den Tausch vermittelt, aber man es eigentlich auch weglassen könnte. Geld ist eben mehr und sobald ich sozusagen Geld dieser Zirkulation auch entziehe, hat es Folgen für den wirtschaftlichen Zusammenhang. Er nennt dann sozusagen weitere Geldfunktionen, nämlich die Vorsichtskasse, also wenn ich nicht weiß, was passiert, oder die Spekulationskasse, dass ich auf bestimmte Konstellationen in sozusagen wirtschaftlicher Absicht insofern reagieren kann, dass was ich, wenn ich davon ausgehe, dass eine gute Weizenernte ist, dann kann ich Geld schon mal horten, um dann möglichst schnell dazuzuschlagen, um den Weizen weiterzuverkaufen. Und was für ihn auch noch eng mit der Verzahnung, sagen Ökonomie, also sagen Produktion und Geld zu tun hat, ist der Zinssatz. Bei der Neoklassik ist der Zinssatz eigentlich auch nur Angebot und Nachfrage. Also wenn ich ein bestimmtes hohes Angebot an Geld habe, was verliehen werden kann, und ein niedriges Nachfrage nach diesem Geld, dann sinkt der Zinssatz, weil niemand will dieses Geld ausleihen. Und da gibt es dann auch einfach nur diesen Mechanismus Angebot und Nachfrage. Und bei Keynes bekommt es hier nochmal, also kriegt der Zinssatz nochmal eine weitere Bestimmung, nämlich wenn jemand eben aus Angst vor der Zukunft Geld zurückhält, dann ist es genau diesem Geldangebot entzogen. Jemand möchte sozusagen über Geld verfügen, weil er nicht weiß, was morgen passiert. Und auch das bestimmt den Zinssatz mit. Also jemand ist nur zu einem sehr hohen Zinssatz bereit, sozusagen die Spekulation, diese Vorsichtskasse zum Beispiel aufzulösen. Und deswegen kommt Keynes auch, den muss ich jetzt wieder selber vorlesen, genau zu dieser Kritik dieser Trennung von realer und monetärer Sphäre. Er schreibt nämlich in seinem Hauptwerk Allgemeine Theorie des Geldes in der Beschäftigung, die Einteilung der Wirtschaftslehre in eine Theorie des Werts und der Verteilung einerseits, das ist sozusagen das, was ich vorgesagt habe, also Arbeit, Kapital und Boden, und die Theorie des Geldes andererseits, also wo nur Geldmenge, Preisniveau bestimmt wird, ist eine falsche Einteilung. Oder wir können vielleicht unsere Trennungslinie zwischen der Theorie des stabilen Gleichgewichts und der Theorie des sich verschiebenden Gleichgewichts ziehen. Also wenn man sozusagen dieses Geld nicht als was Neutrales setzt, dann gibt es auch sozusagen keine Tendenz zum Gleichgewicht, sondern es gibt immer ein tendenzielles Ungleichgewicht. Genau in diesem System, in welchem sich ändernde Anschauungen über die Zukunft die gegenwärtige Lage beeinflussen können, wenn die Bedeutung des Geldes rührt im Wesentlichen daher, dass es eine Verbindungsglied zwischen Gegenwart und der Zukunft darstellt. Für Keynes ist sozusagen Ökonomie damit wesentlich Geldwirtschaft. Das ist sozusagen sehr zentral für ihn, was ihn sozusagen dann auch von der Neoklassik unterscheidet. Es gibt für ihn auch eine Hierarchie der Märkte. Bei der Neoklassik sind die Märkte alle gleich und homogen. Also da funktioniert der Kapitalmarkt genauso wie der Arbeitsmarkt oder der Gütermarkt. Und bei Keynes gibt es eine Hierarchie der Märkte. Drum, das war sozusagen seine Ausgangsfrage mit der Beschäftigung. Auf dem Vermögensmarkt, also da, wo das Angebot an Geld zustande kommt und wo der Zinssatz relevant ist. Da wird sozusagen das Volumen an Geld bestimmt, das dann auf den das von den Unternehmen zum Beispiel benutzt wird, um Produktionsmittel und Arbeitskräfte einzukaufen und diesen Markt nachgeordnet, das wäre sozusagen für ihn der Gütermarkt, dem nachgeordnet ist dann der Arbeitsmarkt. Das heißt, es gibt eine Hierarchie der Märkte und je nachdem, wie der Vermögensmarkt funktioniert, wie die Unternehmen sich entscheiden, zu investieren oder nicht zu investieren, gibt es eben Beschäftigung, Unterbeschäftigung, Arbeitslosigkeit etc. Und Kapitalismus bedeutet für ihn wesentlich Unsicherheit. Auch das unterscheidet ihn von seinen neoklassischen Kollegen. Und Geld eben ist nicht nur Zirkulationsmittel. Aber weil ich den guten Keynes so artig ihn auch schätze, auch noch kritisieren möchte, würde ich noch ein paar Punkte auch noch sagen dazu, dass er nämlich auch Geld einfach nur sagen als eine gegebene Größe annimmt. Also er fragt sich auch nicht, warum spielt eigentlich Geld so eine große Rolle, wie kann ich eigentlich Geld für die kapitalistische Ökonomie begründen, sondern er sagt, das ist einfach so. Dann beschreibt er auch gar nicht den gesellschaftlichen Inhalt, was da eigentlich passiert. Also diese kapitalistische Dynamik von Profitproduktion, Konkurrenz und so weiter. Also was eigentlich die Dynamik des Kapitalismus ausmacht, beschreibt er eigentlich auch nicht so richtig. Und damit wird es auch so ein bisschen was Überhistorisches. Und er kann in meinen Augen nicht so richtig erklären, wo der Profit überhaupt herkommt. Und auch seine anderen Begriffe, die er so verwendet, sind sehr überhistorisch. Also zusammenfassend kann man in meinen Augen eben sagen, dass das Geld die verselbstständigte Existenzform des Werts ist. Und mit Marx kann man damit, mit dieser Begründung auch die Neutralität des Geldes gegenüber der Zirkulation und der Produktion kritisieren. Also es gibt die Möglichkeit der Krise, in dem zum Beispiel Produktion und Kauf zeitlich und örtlich auseinanderfallen kann, was in der Modellisierung der neoklassisch überhaupt nicht möglich ist. Und es gibt eine Kritik der Quantitätstheorie, also etwas, was Keynes und Marx auch einigt, also dass Geld eben nicht allein ein Zirkulationsmittel ist, sondern der Zirkulation entzogen werden kann, dass eine Menge der also eine erhöhte Geldmenge nicht unbedingt zu Inflation führt. Das sozusagen sind die Kritikpunkte, die man von Marx und Keynes mitnehmen kann. Ein bisschen grundlegender, und das ist genau das, was ich Marx eben zum Gegenstand gemacht habe im Kapital, ist das Geld nicht eine bewusste Einrichtung, also nicht im Sinne von, die Menschen setzen sich irgendwann mal zusammen und haben beschlossen, also eigentlich ist dieser Tausch, wie wir ihn machen, doch total unbequem und anstrengend. Wir brauchen irgendwie was, was uns das erleichtert, sondern es entsteht sozusagen, kann man sagen, organisch aus der entwickelten kapitalistischen Wirtschaft. Und was Marx ziemlich wichtig ist, worauf ich jetzt gar nicht groß eingegangen bin, dass es eben damit einhergeht, eine Fetischisierung nennt er das. Also es scheint so, als wäre das eine natürliche Wirtschaftsordnung, als wäre das schon immer so gewesen. Und die Ökonomen, das wirft ihr ihnen sozusagen anhand ihres Textes auch immer wieder vor, projizieren sozusagen diese Kategorien, mit denen sie arbeiten, immer in die Vergangenheit. Also wenn jemand, und das ist genau auch diese Unterscheidung zwischen Form und Inhalt, macht er sich zum Beispiel lustig über jemanden, der sagt, naja, wenn irgendein Neandertaler einen Faustkeil benutzt hat, dann sind die Ökonomen immer schnell dabei zu sagen, ja, das ist sein Kapital. Und Marx würde eben sagen, naja, das sind Produktionsmittel, die Menschen immer brauchen, um ihr Leben gemeinsam bestreiten zu können. Aber es ist eben nicht kein Kapital. Das ist sozusagen die spezifische Form des im Kapitalismus und macht es genau daran fest, wenn man sich überlegt, zu welchem Zweck wird produziert. Und im Kapitalismus ist es eben Profitproduktion und bis zum Kapitalismus kann man eben genau an dem Beispiel vorher festmachen mit dem Sonnenkönig war einfach immer die Bedürfnisbefriedigung oder die Kriegsfähigkeit eben der Herrscher zum Beispiel Zweck der Produktion und nicht eine sinnlose Verwertung des vorgeschossenen Geldkapitals. Und was zum Beispiel bei dem Geld, kann man das auch noch schön zeigen, wo so eine Rückprojektion stattfindet, das Geld eben in vorkapitalistischen Gesellschaften gab es zwar sowas wie Münzen zum Beispiel, die findet man bis bei den alten Griechen, aber sie haben eben immer eine ganz unterschiedliche Funktion. Also sie haben zum Beispiel nicht die Funktion, den Austausch der Menschen zu organisieren, sondern sie haben eine Opferfunktion, also dass sagen, das Geld einfach in den Tempel gebracht wird, um die Götter milde zu stimmen. Und ein großer Historiker zum Beispiel des Mittelalters, Jacques Le Goff, der behauptet sogar, dass selbst diejenigen, die im Mittelalter schon sowas wie Handel betrieben haben, also Kaufleute und so weiter, dass die eigentlich gar keinen Begriff von Geld hatten. Also sagen, dieses Wort als Geld und alle wussten sofort, was damit gemeint ist, gab es in dem Sinne noch nicht. Und das wären sozusagen genau die Punkte, wo Marx sagen würde, zu glauben, man sieht immer in der Vergangenheit das Geld, obwohl das ganz andere Funktionen hat, eben nicht die Funktion, die ihr vorher uns oder die ich kurz an die Wand geworfen habe, sondern die haben eben ganz andere Funktionen und diese Funktion muss man aus der Gesellschaft, wie sie damals funktioniert, erklären und nicht einfach so tun, als würden Menschen immer schon so leben und arbeiten, wie wir das tun. So, laut meiner Uhr habe ich jetzt eine Stunde geredet, statt eine Dreiviertel und darum breche ich jetzt einfach mal ab.